Potemkinsche Dörfer. Nach außen die schöne Fassade, erfolgreich die Täuschung. Schmutzige Geschäfte, Scheinfirmen und Scheinkonten. Sie verkaufen dir den Misserfolg noch als Erfolg. Die Geschäfte laufen weiter.